Ein Wert von Millionen Augen an wird guckt. Ihr neues Titelbild ist einfach nachbehaft. Ich muss sie wiedersehen, ich lass sie hassen. Geschafft. Sie ist einmal.